zwischen bitteren Tränen und einem leisen Lachen. Der Clown taumelt durch die Welt. Schau in sein Spiegelbild, so verletzlich. Hinter seiner Maske erkennst du dich selbst.